In Zusammenhang damit, dass die Südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye zurzeit eine unkontrollierbare Kampagne für die Auseinandersetzung mit den Landsleuten führt, veröffentlichte der Rat für nationale Versöhnung am 19. Oktober einen offenen Brief mit mehreren Fragen an sie. Darin wurden die Landesverräterin Park Geun-hye folgende Fragen gestellt. Sollte sie nicht vor der Öffentlichkeit zugeben, dass der angebliche Prozess für Vertrauensbildung und der große Krug für Landesvereinigung, die sie bisher propagierte, betrügerische Theater dazu waren, in Verschwörung mit den USA die Illusion von der Einverleibung des Nordens zu verwirklichen? Auf die USA gestützt redet sie vom Präventivschlag auf den Norden. Hat sie damit nichts zu tun, auch wenn das Blaue Haus Seoul und das ganze Südkorea durch den sofortigen und barmherzigen Gegenangriff des Nordens in Flammenmeer und Wüste verwandelt werden? Hat sie keine Ahnung davon, dass ihre offene Propaganda für die Flucht aus dem Norden ein schreckliches Entführungsverbrechen und eine Sünde gegen die Menschheit ist, die gegen die Völkerrechte und die UNO-Charta verstoßen? Kann sie die Verantwortung dafür tragen, dass sie während ihrer Amtszeit durch allerlei Lügen, Betrüge und Erfindungen das wahre Antlitz der DVRK und ihre aufrichtigen Bemühungen um die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen unbegründet verfälscht und verleumdet und die Feindseligkeit gegen die Landsleute befürwortet hat? Sie ignoriert hartnäckig die blendende Realität der DVRK und bemüht sich darum, die Südkoreaner blind und taub zu machen. Kann sie persönlich in den Norden kommen und alles mit ihren eigenen Augen bestätigen, wenn dieser alle Wege offen hält? Sie verleumdet wagemutig die Würde und den Stolz der ganzen Armee und des gesamten Volkes der DVRK und das glückliche Leben der Bevölkerung des Nordens, was ein unverzeihliches Verbrechen bedeutet. Ist sie bereit dazu, es zu gestehen und vor dem Gericht der DVRK ein hartes Urteil hinzunehmen?